الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله سنس أربا مسكن هاتسك نعم الله سيق من هايل من هاتسك كايت سنة بروفيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه تسويق لسس كان قوت كيف أصع الله انت شبه تسويق لس محمد الله سدينه ومزين جزان تأس machen wir inshallah ta'ala heute mit dem Kapitel über die Verbote während des Ihram weiter, nachdem wir zuletzt kennengelernt haben, wie man in den Ihram eintritt. Stellt sich nun die Frage, was unterscheidet den Muhrim vom Nicht-Muhrim? Und die Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben aus den Texten, aus Koran und Sunna entnommen, dass es insgesamt zusammengefasst 9 Verbote gibt, die sich aus dem Tatsache, dass man sich in den Ihram begibt, ergeben. Und die folgenden 9 Dinge, die wir inshallah im Verlauf des Unterrichts näher behandeln wollen, sind zum einen das Kürzen der Haare, egal wo am Körper. Zweitens das Kürzen der Fuß- oder Fingernägel. Drittens das Bedecken des Kopfes für den Mann. Viertens für den Körper zugeschnittene Kleidung tragen. Das gilt auch grundsätzlich eher für den Mann, aber auch teilweise für die Frau. Fünftens, sich zu parfümieren. Sechstens, das Jagen. Siebtens, das Heiraten, Verheiraten oder Verloben. Achtens, der Geschlechtsverkehr. Und neuntens, der Vorspiel des Geschlechtsverkehrs, auf Arabisch al-Mubashara. All diese Dinge sind Angelegenheiten, die einem Muslim grundsätzlich erlaubt sind, allerdings im Zustand des Ihram verboten worden sind. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass der Muhrim, egal ob er auf einer Umrah ist oder auf einer Hajj ist, sich vorbereitet durch diesen Gottesdienst auf einen Tag, an dem er Allah subhanahu wa ta'ala hilflos in diesen Gewändern gegenüberstehen wird, und dadurch befreit er sich von seinem üppigen Leben, von dem Leben, von seinem bequemen Leben, wo er sich normalerweise seine Haare kürzt, wann er möchte, und normalerweise seine Haare pflegt, wie er möchte, und sich parfümiert, um gut zu riechen. All diese Dinge und auch der Genuss der Frauen und der Genuss des Heiratens und Verheiratens, all diese Dinge, von diesen entfernt er sich und trennt sich davon für eine gewisse Zeit für Allah subhanahu wa ta'ala, ähnlich wie der Fastende während des Fastens. Nun gehen wir inshallah auf die einzelnen Verbote näher ein. Und das erste Verbot, das wir genannt haben, war das Verbot in Bezug auf die Körperhaare. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, وَلَا تَحْرِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Sinngemäß übersetzt bedeutet, und schert eure Köpfe nicht, bevor die Opfertiere ihr Schlachtort erreicht haben. In dieser Aya, Mubaraka, geht es um den Fall des Ihsar. Der Fall des Ihsar bedeutet, dass man vorhat, eine Hajj oder Umrah zu machen und im Ihram ist, allerdings vom Heiligen Haus abgehalten wird, wie das im Falle des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Freunde war. Und da hat Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet, dass man seine Köpfe nicht scheren darf, das heißt seine Kopfhaare nicht abrasieren darf, bis das Hadi-Tier den Schlachtort erreicht hat. Und das bedeutet, bis das Hadi-Tier geschlachtet worden ist. Und diese Aya bedeutet, daraus kann man schließen, dass das Kürzen der Haare nämlich deswegen nicht erlaubt ist, weil man ja im Ihram-Zustand ist. Und was will man erreichen durch das Opfern dieses Hadi-Tieres? Man will dadurch erreichen, dass man aus dem Ihram-Zustand austritt. Deswegen gilt das für den Fall des Ihsar und genauso für den Fall einer jeden anderen Person, die sich im Ihram oder in der Umrah befindet. Jetzt könnte jemand sagen, was hat diese Aya direkt mit unserer Angelegenheit zu tun? Die Antwort habt ihr gerade eben gehört. Ebenso heißt es in dieser Eden Aya, dass وَلَا تَحْرِقُوا رُؤُوسَكُمْ, das heißt, umschert nicht eure Köpfe. Und trotzdem reden wir davon, dass man die gesamten Körperhaare nicht entfernen oder kürzen darf. Und die Frage ist, wie entnehmen wir das aus dieser Eden Aya? Und die Antwort lautet, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Aya die Kopfhaare erwähnt hat, um auf alle anderen Körperhaare ebenfalls hinzuweisen. Denn normalerweise welche Körperhaare pflegt man und kürzt man, wenn man sich nicht im Ihram befindet. Das ist in erster Linie sind das die Kopfhaare, weil die diejenigen Haare sind, die die Menschen nach außen hin sehen können. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala hier die Kopfhaare erwähnt und indirekt auf die anderen Körperhaare hingewiesen. Die Kopfhaare und Körperhaare allgemein, sie zu entfernen, gehört also zu einer der neun Verbote während des Ihram. Auf Arabisch nennt man das sogenannte Mahzurat al-Ihram. Mahzurat sind die verbotenen Dinge, wie Muharramat. Mahzurat ist der Plural von Mahzura und bedeutet etwas Verbotenes. Und wenn man wenn man seine Haare kürzt oder sogar abrasiert, dann hat man ein Verbot während des Ihram begangen. Und dafür gibt es eine bestimmte Sühneleistung, die zu vollziehen ist. Auf die weist Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim hin. Er sagte: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Das heißt, wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala hier einem erlaubt, seine Kopfhaare aufgrund eines Leidens zu entfernen, wie zum Beispiel im Falle von Läusen, wie wir gleich sehen werden, von im Hadith von Ka'b ibn Ujra, radiallahu ta'ala anhu. Und aber obwohl es einem erlaubt ist, in diesem Fall die Kopfhaare zu rasieren, hat er einem trotzdem die Sühne auferlegt, die sogenannte Kafara auferlegt. Und zwar ist diese Art von Kafara eine Art von Kafara, bei der man die Wahl hat zwischen drei verschiedenen Arten, wie man diesen Fehler wieder gut machen kann. Und die drei Arten, darüber reden wir inshallah ta'ala noch. Es geht aber darum, zu beweisen, dass man für die Entfernung von Körperhaaren eine Kafara leisten muss, unabhängig davon, ob man dafür entschuldigt ist oder nicht. Wenn man also die Körperhaare entfernt, zu Recht aufgrund eines Leidens, wie zum Beispiel Läuse, und dafür eine Sühneleistung vollziehen muss, dann erst recht, wenn man die Haare unrechtmäßig entfernt, das heißt ohne, dass es einen Grund gibt, wie ein Leiden oder eine Krankheit. Und der Unterschied ist, dass in diesem zweiten Fall, im unrechtmäßigen Fall, lastet auf einem noch eine zusätzliche Sünde. Und das weist diese Begebenheit weist darauf hin, dass wenn man einen Fehler begeht, gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der Aspekt des Fehlers an sich, den man begangen hat und wie man ihn wieder gut macht. Und der andere Aspekt ist die Sünde Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Vergleichbar mit jemandem, der einen Gegenstand zerstört, der jemandem anderes gehört. Wenn du den Gegenstand einer anderen Person zerstörst, dann haftest du dafür, dass du ihn zerstört hast, egal ob du das absichtlich gemacht hast oder nicht absichtlich gemacht hast. Aber die Sünde obliegt dir oder lastet nur auf dich, wenn du diese Sünde, wenn du dieses Vergehen absichtlich gemacht hast. Aus dieser Begebenheit entnehmen die Gelehrten ebenfalls, dass diese Sühneleistung grundsätzlich nicht nur für die Kopfhaare, für das Rasieren der Kopfhaare gilt, sondern allgemein übertragbar ist auf grundsätzlich alle Mahzurat al-Ihram, alle Verbote des Ihram. Das heißt also, die Frage ist, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Muslim hier eine Sühneleistung auferlegt? Die Antwort lautet, ja, weil er eines der Verbote des Ihram begangen hat. Und wenn das die Antwort ist, dann spielt es auch keine Rolle, ob es hier nur um die Körperhaare ging oder ob es um irgendeine andere verbotene Tat während des Ihram geht. Insofern machen wir Qiyas von dieser Angelegenheit auf alle anderen Angelegenheiten, auf alle anderen Verbote des Ihram, wenn sie begangen werden. Auch wenn wir nicht in jedem einzelnen Fall einen Beweis dafür explizit haben, aber Qiyas ist Hujja und deswegen berufen wir uns auch darauf. So heißt es in der Erzählung von Ka'b ibn Ujra, radiallahu ta'ala anhu, als man ihn über die Sühneleistung fragte, die ihm auferlegt worden ist in dieser Aya, dann sagte er, dass diese Aya speziell in Bezug, er sagte, diese Aya ist speziell in Bezug auf mich herabgesandt worden und gilt allgemein für euch alle. Ich wurde zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam getragen, während die Läuse auf mein Gesicht fielen. Dann sagte er, ich habe nicht gedacht, dass es schon so schlimm um dich ist. Kannst du ein Schaf opfern? Dann sagte ich, nein. Dann sagte er, dann faste 3 Tage oder speise 6 Arme, wobei du jedem Armen einen halben Sa' an Nahrung gibst. Aus dieser edlen Begebenheit lernen wir, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum verstanden haben, dass eine Ayah, selbst wenn sie speziell für eine bestimmte Person herabgesandt worden ist, sie trotzdem nicht nur für ihn alleine gilt, sondern für alle anderen Menschen ebenfalls. Und aus diesem Hadith entnehmen wir auch die Sühneleistung für das Verbot, für das Begehen eines der Mahzurat al-Ihram. Ich betone extra das Verbot eines der Mahzurat al-Ihram und nicht eines der Verbote allgemein, denn wir wissen, dass man kann auf mindestens 2 Arten Verbote begehen während des Ihram in Bezug auf die Hajj. Das eine ist, was wir gerade erwähnt haben, dass man eines der 9 Verbote begeht, oder eben, dass man eine Pflicht der Hajj an sich verletzt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat von dir zum Beispiel verlangt, den großen Steinhaufen am Eid-Tag zu bewerfen. Das ist eine Pflicht der Hajj. Und du unterlässt sie, dann hast du ebenfalls ein Verbot begangen. Aber das hat nichts zu tun mit den 9 Verboten des Ihram. Hier geht es ausschließlich um die Verbote des Ihram. Bei diesen Verboten des Ihram hat man eben die Wahl zwischen den 3 verschiedenen Sühneleistungen, auf die der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith hingewiesen hat, auf die wir inshallah ta'ala noch näher eingehen werden. Das zweite Mahdur, das zweite Verbot, ist das Kürzen der Nägel. Und da spielt es auch keine Rolle bei den allermeisten Ulama, rahimahullah ta'ala, ob man sie kürzt oder ob man sie ganz abschneidet oder ob man sie ausreißt und ob es hier um Fußnägel geht oder um Fingernägel geht, denn es heißt in der Aya im Koran al-Karim, ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ. Hierauf sollen sie ihre Ungepflegtheit beenden. Und zur Ungepflegtheit gehört, wie es im Tafsir heißt, auch dazu, dass man seine Fuß- und Fingernägel während des Ihram nicht kürzen durfte. Insofern weist die Aya darauf hin. Drittens, den Kopf zu bedecken mit etwas, das ihn berührt. Das heißt, dass man als Mann, und das gilt speziell für den Mann, dass man als Mann eine Kopfbedeckung trägt, wie zum Beispiel eine Imama, einen Turban oder eine Mütze oder etwas Ähnliches. Das ist eines der Verbote des Ihram. Viertens, auf den Körper zugeschnittene Kleidung zu tragen. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat mehrere Kleidungsstücke aufgelistet, die man während des Ihram nicht tragen darf. Ein Mann fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was man als Muhrim nicht tragen darf. Er sagte, man darf keine für den Oberkörper zugeschnittene Kleidung tragen, auf Arabisch Qamis. Auch keine Kopfbedeckung, keine für den Unterkörper zugeschnittene Kleidung, das ist Sirwal. Keinen Kapuzenmantel. Das ist ein Mantel mit einer Kapuze angenäht. Keine Kleidung, die in Berührung mit Duftstoffen gekommen ist oder mit Wars oder Safran. Und wenn man keine Schuhe hat, soll man Ledersocken anziehen und diese so abschneiden, dass die Fußknöchel frei sind. Insofern hat der Prophet a.s. verschiedene Körperkleidungen erwähnt. Zusammengefasst noch einmal den Qamis, dann hat er die Kopfbedeckung erwähnt, gemeint hier speziell den Turban erwähnt, dann hat er, aber uns geht es um die zugeschnittene Kleidung, hat er einmal den Sirwal erwähnt, dann den Qamis erwähnt, dann den Kapuzenmantel erwähnt und dann hat er auch die Schuhe erwähnt, sallallahu alaihi wasallam, und diese haben alle gemeinsam, dass sie auf den Körper zugeschnittene Kleidung sind, die man anzieht. Das heißt, man schlüpft dort hinein. Das ist, was man auf Arabisch als Libas bezeichnet. Insofern übertragen wir das auch auf alle anderen Kleidungsstücke, die der Prophet a.s. diesen Hadith nicht erwähnt hat, allerdings genauso genauso zu behandeln sind. Wie zum Beispiel, wenn jemand heutzutage ein Hemd tragen würde oder ein T-Shirt tragen würde oder Strümpfe tragen würde. All dies sind Verbote des Ihram. All dies sind Verbote während des Ihram. Und der Prophet a.s. hat das, was wir gesagt haben, gilt für den Mann. Über die Frau reden wir gleich, inshallah ta'ala. Für den Mann gilt eben, dass er auf ein Körperteil zugeschnittene Kleidung tragen darf, in die er hineinschlüpft. Und dazu gehören auch dann Stiefel, wenn man heutzutage Stiefel anziehen würde, oder ähnliches, was eben diese Bedingungen erfüllt. Für den Mann ist es Mustahab. Was soll er stattdessen tragen? Mustahab ist es, dass er also Mustahab bedeutet, dass es das am vollkommensten ist. Das ist das, so wie es der Prophet gemacht hat, alayhi salatu wassalam, dass er einfach zwei große Tücher getragen hat, von weißer Farbe, und mit dem einen Tuch hat er seinen Unterkörper eingehüllt, das nennt man Rida, und mit dem anderen Tuch hat er seinen Oberkörper eingehüllt, das was man auf Arabisch als Izar bezeichnet. Das ist Mustahab, und Mustahab bedeutet in diesem Fall, dass wenn man seinen Ober- und Unterkörper auch anders einkleiden würde, wäre das auch kein Vergehen, solange man natürlich die Vorschriften einhält. Wie zum Beispiel, wenn jemand nicht zwei Tücher nehmen würde, sondern drei Tücher nehmen würde oder vier Tücher nehmen würde. Oder wenn jemand nicht Tücher nehmen würde, oder nicht weiße Tücher nehmen würde, sondern andersfarbige Tücher nehmen würde. Oder wenn jemand keine Tücher nehmen würde, sondern etwas anderes nehmen würde, wie zum Beispiel die Kleidung, die er hat, wie zum Beispiel ein Hemd oder eine Hose, und er würde diese sich um seinen Körper wickeln, all das wäre auch eine Form, um seine Aura zu bedecken, und er würde dadurch gegen die Vorschriften nicht verstoßen, aber die vollkommene Art und Weise ist die bereits erwähnte, die aus Izar und Rida besteht. An dieser Stelle merkt man einen Trend, wie man sagt, unter den Leuten, die Umrah oder Hajj vollziehen, dass sie dazu neigen, Dinge an ihrer Ihram-Kleidung anzubringen, die schon in die Richtung gehen, dass dieses Kleid oder dass dieser Rida und Izar bald schon zu einem Kleidungsstück wird, das man gar nicht mehr tragen darf. Wie zum Beispiel, wenn man sein Untergewand, das sogenannte Rida, wenn man daran einen Gürtel befestigt, damit es nicht runterrutscht. Oder zum Beispiel, indem man Knöpfe anbringt an dem Rida oder auch im Izar, damit man den Ihram verschließt und damit er dann so bleibt. Oder indem man Klammern anbringt. Denn all dies ist mindestens ein erster Schritt, wenn es nicht schon der letzte Schritt ist, dass man ein Kleidungsstück dadurch entwirft oder ein Kleidungsstück herstellt, in das man hineinschlüpft. Denn wenn man den Rida, dieses Handtuch um sich herum gebunden hat, dieses Tuch um sich herum gebunden hat und dann verschließt mit einem Gürtel oder mit einem Reißverschluss oder mit einem Knopf, dann ist es ja schon verschlossen, dann ist es ja schon ein geschlossenes Kleidungsstück, in das man hineinschlüpft. Und dann hat man schon das Verbot begangen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem ja untersagt hat. Manche Gelehrte erlauben das, wenn man bei diesem Gürtel darin zum Beispiel sein Geld verstecken müsste oder seinen Ausweis verstecken müsste und keine andere Möglichkeit hat als diese. Wallahu ta'ala a'lam. Die Schuhe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, die er verboten hat, sind die Schuhe, die den gesamten Fußbereich abdecken. Und alayhi salatu wassalam hat das verboten. Warum? Weil das auch zu denjenigen Dingen gehört, in die man hineinschlüpft. Und das ist auch ein Kleidungsstück, das auf den Fuß zugeschnitten ist. Insofern darf man solche Schuhe nicht tragen. und man darf nur offene Schuhe tragen, wie Sandalen. Und sollte man, also das heißt also Schuhe, bei denen auch die Fußzehen herausschauen, oder Schuhe, die zum größten Teil eben nicht bedeckt sind. Und sollte man in die Verlegenheit kommen, dass man keine anderen Schuhe hat als geschlossene Schuhe, wie zum Beispiel Turnschuhe, dann kommt es darauf an. Wenn man natürlich andere kaufen kann, muss man andere kaufen. Wenn man aber keine anderen kaufen kann, weil man sie sich nicht leisten kann, und man kann nicht auf dem nackten Boden laufen, weil der Asphalt zu heiß ist oder weil es eben einen verletzen würde, dann dürfte man in diesem Fall, sagt der Prophet ﷺ, doch solche geschlossenen Schuhe tragen, allerdings unter der Bedingung, dass man sie unterhalb des Fußknöchels abschneidet. Und das weist auch darauf hin, dass dass es bedeutet, dass man normalerweise offene Schuhe zu tragen hat, die eben den Fuß möglichst nicht bedecken. Denn auch in diesem Fall darf man dann zwar die geschlossenen Schuhe tragen, aber auch da soll man wenigstens den Schuh so abschneiden, dass eben der Fußknöchel dadurch frei wird. Dass der Prophet alaihissalatu wassalam diese Anordnung, dass der Prophet alaihissalatu wassalam diese Anordnung, dass man Schuhe tragen darf, wenn man keine offenen findet, und sie aber dann abschneiden muss, dass er das bei der Abschiedspredigt nicht noch einmal erwähnt hat, ist kein Beweis dafür, dass es nicht mehr gilt. Denn manche Gelehrte, rahimahumullah, waren der Ansicht, dass dieses Gebot aufgehoben worden ist. Aber richtigerweise, er hat es nicht noch einmal erwähnt. Und wenn er es nicht noch einmal erwähnt hat, dann gilt grundsätzlich, dass die Regelung genauso geblieben ist, wie sie zuvor gewesen ist. Es sei denn, er weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Regelung aufgehoben worden ist. Und das Gleiche gilt auch nicht nur für die Schuhe, sondern gilt auch für das Untergewand. Sollte man zum Beispiel in den Ihram eintreten und keine Ihram-Kleidung bei sich haben, darf man ein sogenanntes Sirwal tragen. Und Sirwal ist nichts anderes als was man heutzutage als Hosen trägt, auch wenn das in der heutigen arabischen Welt eher dieser Begriff Sirwal verwendet wird für das, was man als unter der Hose trägt, als Unterhose trägt, auch wenn sie eine lange Unterhose ist. Allerdings geht es ja um das Prinzip, dass man dort hineinschlüpft und dadurch seinen Unterkörper bedeckt. Wenn man also kein Rida hat, oder Entschuldigung, kein Isar hat, Untergewand hat, dann darf man stattdessen eben ein Sirwal tragen, bis man eben die Möglichkeit hat, wieder ein Isar zu erwerben. Das fünfte Mahdur von den Mahdurat al-Ihram ist das Parfümieren, und das bezieht sich sowohl auf den Körper als auch auf die Kleider. Sobald man in den Ihram eingetreten ist, darf man sich nicht mehr parfümieren. Egal, ob man das Parfüm, wie gesagt, auf seine Kleider aufträgt oder ob man es auf seinen Körper aufträgt. Anders ist es vor dem Ihram. Wir reden vor dem Ihram. Wir reden jetzt gerade während des Ihrams. Das heißt, nachdem man im Ihram eingetreten ist. Vor dem Ihram haben wir erwähnt, dass es eine Sunna ist, dass man sich vorher einparfümiert. Aber nach dem Ihram ist das Parfümieren verboten und darf erst nach dem ersten Tahallul wieder angewandt werden. Das sechste der Mahdurat al-Ihram ist die Jagd. Die Jagd, Allah subhanahu wa ta'ala sagt darüber, Ya ayyuhal ladhina amanu la taqtulu s-sayda wa antum hurum. Das heißt, sinngemäß übersetzt, oh, die ihr glaubt, ihr dürft nicht das Wild töten, während ihr im Ihram-Zustand seid. Surat al-Ma'idah, Vers 5, 95. Und auch dies ist eine Art Prüfung für den Muhrim von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn es kann sein, dass dieses Wild sich bei einem in der Nähe befindet und etwas Kostbares ist, aber man hält sich eben davor zurück. Und unter anderem damit natürlich auch nicht nur als Prüfung, sondern auch damit man sich auf die Hajj und auf die Umrah konzentriert. Und nicht damals war es nicht wie heute, dass einem das Essen teilweise bis zu den Zelten getragen wird und man die Möglichkeit hat, Nahrung hier und da zu kaufen. Früher war es nicht so, so muss man sich um seine eigene Nahrung kümmern. Und deswegen war es gerade da in Bezug auf das auf die Jagd ein noch ein anstrengendes Gebot einzuhalten. Aber Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jalla diese Sachen heutzutage leicht gemacht hat. Von der Jagd ausgenommen, wenn man das im Deutschen überhaupt als Jagd bezeichnen kann, im Arabischen bezeichnet man es ebenfalls als eine Art von Jagd, ist das Fischen und das Angeln. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und alles Essbare aus ihm als Nießbrauch für euch und für die Reisenden. Insofern ist das für einen Muhrim unproblematisch. Jetzt könnte jemand fragen, wo gibt es da Möglichkeiten in Makkah und Umgebung zu angeln? Naja, wir haben ja gesagt, dass man nicht jeder heutzutage und auch damals ist zu den heiligen Städten angereist mit dem Flugzeug. Und dann viele kamen auch über das Meer. Und wenn man vom Meer aus kommt, zum Beispiel aus Ägypten, muss man einige Kilometer, bevor man in Jeddah ankommt, bereits in den Ihram eintreten. Und dann ist man noch auf dem Meer. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala einem erlaubt, unter Übereinkunft der Ulama, rahimahullah ta'ala, dass man angeln darf. Und richtigerweise alle Meerestiere, solange sie natürlich nicht giftig sind und schädlich für den Menschen sind. Wenn wir sagen Jagdtiere, dann meinen wir Tiere, die auch gejagt werden, nicht Tiere, die keine Jagdtiere sind, wie zum Beispiel Kühe oder Schafe, diese sogenannten Bahimatul An'am, diese Kühe, Schafe, Ziegen, Kamele, diese Tiere sind keine Jagdtiere oder auch Pferde, sondern das sind alles Tiere, die zahme Tiere, die kann man, die schlachtet man, die jagt man nicht. Deswegen fallen sie nicht unter das Verbot. Deswegen ist unter Übereinkunft der Ulama, rahimahullah ta'ala, darf ein Muhram solche Art Fleisch essen, ohne auch wenn er im Ihram-Zustand ist. Siebte Mahdur ist das Heiraten, Verheiraten und um die Hand einer Frau anhalten. So sagte der Prophet a.s. Der Muhram darf nicht heiraten, nicht verheiratet werden und nicht um die Hand halten. Der Muhram darf nicht heiraten, nicht verheiratet werden und auch nicht um die Hand halten. Dass er nicht heiraten darf, das bezieht sich wohl meistens auf den Mann. Dass er nicht verheiratet werden darf, bezieht sich wohl meistens auf die Frau. Und auch nicht um die Hand halten darf, bezieht sich wohl meistens auch auf den Mann. Das heißt also, dass es nicht nur um das Nikah geht, sondern auch um die Khitbah, das heißt auch um das Anhalten, um die Hand einer Frau. Das bedeutet, dass man seinen Heiratswunsch zum Ausdruck bringt. Dass man einer Frau sagt, dass man sie gerne heiraten möchte, oder ihrem Wali sagt, dass man seine Mawliya heiraten möchte. So beliefert uns Abu Ghatafan ibn Tarif al-Murri, dass sein Vater Tarif eine Frau geheiratet hat, als er Muhrim war. Daraufhin hat Umar radiallahu ta'ala anhu seine Heirat aufgelöst. Das weist also deutlich darauf hin, dass es nicht nur verboten ist, sondern auch, dass so eine Heirat ungültig ist. Achtens, der Geschlechtsverkehr. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim sinngemäß, die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Bekannte Monate wissen wir, das ist damit Shawwal, Dhul-Qa'dah und Dhul-Hijjah gemeint. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben. Auf Arabisch Rafas, und das ist das ist eigentlich alles, was zum Geschlechtsverkehr führt. Aber dann ist der Beischlaf erst recht damit gemeint. Deswegen wurde es auch so hier übersetzt. Und das gilt auch unter Ijma' der Ulama. Der Geschlechtsverkehr allerdings nimmt eine spezielle Rolle ein bei den Mahdurat al-Ihram. Denn im Gegensatz zu den Kürzen der Haare zum Beispiel oder zum Parfümieren, ist es so, dass im Geschlechtsverkehr zwei Phasen während der Hajj unterschieden werden müssen. Wenn er stattfindet vor dem ersten Tahallul, das heißt vor dem ersten Schritt aus dem Ihram hinaus, dann ist die Hajj ungültig. Die Hajj muss vollendet werden und nachgeholt werden. Allerdings, wenn es stattfindet nach dem ersten Tahallul, dann ist die Hajj gültig und es muss eine Sühneleistung geleistet werden und die Hajj ganz normal vollendet werden. Das ist der Unterschied, den man macht bei dem Geschlechtsverkehr während dem Ihram. Der Hajj, ansonsten bei der Umrah, ist die Umrah direkt ungültig. Es gibt bei der Umrah keinen ersten Tahallul und keinen zweiten Tahallul. Das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahullah ta'ala, und auch die richtigere Ansicht, inshallah ta'ala. Und das neunte Verbot während des Ihram ist die Mubashara. Al-Mubashara ist alles, was zum Geschlechtsverkehr führt, das sogenannte Vorspiel. Alles, was dazu führt, ist während des Ihram verboten, weil es ja zu etwas Verbotenem führt. Das heißt also, das eigentliche Verbot ist der Geschlechtsverkehr, aber wenn etwas dazu führt, dann erhält es das gleiche Urteil. Und das ist ein Beweis für die Gelehrten, die der Ansicht sind, dass man nicht nur die verbotenen Dinge an sich verbietet, sondern auch diejenigen Dinge, die zu verbotenen Dingen führen. Sogenannt, das nennt man auf Arabisch Sadd al-Dhara'i, das heißt, man verschließt die Wege, man sperrt die Wege, die zu etwas Verbotenem führen. Auch wenn sie nicht ausdrücklich verboten worden sind, aber sie führen dazu und deswegen verbietet man sie ebenfalls. Das waren die neuen Mahdhurat al-Ihram. Die Frage ist jetzt, was ist der Unterschied zwischen dem Mann und der Frau? Grundsätzlich gibt es keinen Unterschied, außer hinsichtlich der Kleidung der Frau. Denn die Frau muss ihren Hijab tragen, egal ob sie im Ihram ist oder außerhalb des Ihram ist. Allerdings sind ihr zwei Dinge während des Ihram verboten. Einmal der Niqab und einmal die Handschuhe. Der Niqab ist der Gesichtsschleier. Denn die Frauen damals haben teilweise den Gesichtsschleier getragen. Allerdings während des Ihram ist er für sie verboten, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat im Hadith, die Frau darf im Ihram weder Niqab noch Handschuhe anziehen. Und die Handschuhe, das gilt auch für den Mann, weil der Mann darf ja nichts anziehen, was auf einen Körperteil zugeschnitten ist, wo er hineinschlüpft, und das trifft ja auf die Handschuhe zu. Deswegen der Ihram der Frau, was die Kleidung angeht, ist nur in Bezug auf den Niqab und die Handschuhe. Und was überliefert wird über Aisha radiallahu ta'ala anha, widerspricht diese Angelegenheit nicht. Sie sagte, wenn Reiter an uns vorbeikamen, während wir im Ihram-Zustand mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam waren, hat jede von uns ihren Jilbab über ihr Gesicht gelegt. Wenn sie vorbeigegangen sind, haben wir unsere Gesichter wieder aufgedeckt. Insofern hat sie nicht einen Niqab angezogen, sondern sie hat etwas gemacht, was man vergleichen kann mit jemandem, der sich hinter eine Wand versteckt, damit er nicht gesehen wird. Das ist kein Problem, aber deswegen darf eine Frau trotzdem noch keinen Niqab tragen. Und deswegen, als der Prophet a.s. gesehen hat, dass der Sahabi Al-Fadl ibn Abbas radiallahu ta'ala eine Frau angeschaut hat während des Ihram, da hat er sein Gesicht zur Seite abgewandt. So heißt im Hadith, Abdullah ibn Abbas berichtet, er sagte, Al-Fadl war der Hintermann des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kam eine Frau von Khaz'am, die ihm Fragen stellte. Al-Fadl schaute sie an und sie schaute ihn auch an. Denn sie war eine sehr hübsche Frau, so heißt es in einer anderen Erzählung. Dann wandte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Gesicht von Al-Fadl zur anderen Seite. Dann sagte sie, O Gesandte Allahs, die Pflicht der Hajj, die Allah seinen Dienern auferlegt hat, hat mein Vater in hohem Alter eingeholt und er kann nicht auf dem Kamel sitzen bleiben. Soll ich die Hajj für ihn vollziehen? Er sagte ja. Und dies war während der Abschiedspilgerfahrt. Insofern hat der Prophet a.s. Der Frau nicht angeordnet, dass sie hier ihr Gesicht bedeckt, denn sie ist ja im Ihram-Zustand. Sonst würde sie eines der Mahdhurat al-Ihram begehen. Und bei dieser Angelegenheit ist auch wichtig zu wissen, dass der Muslim eifersüchtig ist in Bezug auf seine Ehefrau und auch auf seine Tochter und vielleicht auf seine Mutter, Aber diese Eifersucht darf ihn nicht dazu bringen, dass er die Gebote des Propheten sallallahu alaihi wasallam missachtet und ihnen zuwiderhandelt, sondern im Gegenteil, seine Eifersucht dem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber muss noch einen höheren Stellenwert einnehmen als dieser. Nachdem wir nun gesprochen haben über die sogenannten Mahdhurat al-Ihram, stellt sich nun die Frage, was muss man machen, wenn man eines dieser Verbote begangen hat? Das bringt uns zum Thema der Fidya. Fidya bedeutet Sühneleistung. Und unter Sühneleistung verstehen wir grundsätzlich eine Handlung, die man begeht, wodurch etwas, was vorher gültig war, auch wieder gültig bleibt. Denn man hat eine gültige Umra oder gültige Hajj begonnen und jetzt hat man ein Verbot begangen und jetzt möchte man diesen Fehler wieder ausgleichen. Und das macht man durch die sogenannte Fidya. Und bei der Fidya, wir unterscheiden jetzt zwischen diesen verschiedenen Mahdhurat al-Ihram. Nicht alle Mahdhurat al-Ihram sind gleich. Wir haben gerade eben gesehen, dass in Bezug auf den Geschlechtsverkehr gibt es eine spezielle Regelung. In Bezug auf das Heiraten, Verheiraten und das um die Hand halten einer Frau ist keine spezielle Sühneleistung überliefert worden, außer dass es eben ungültig ist. In Bezug auf die Jagd, das werden wir uns speziell anschauen. Entschuldigung, noch in Bezug auf das Vorspiel gibt es auch keine bestimmte Regelung, weil es auch schwer zu erfassen ist, was als Vorspiel gilt und was nicht. Deswegen gibt es dafür keine spezielle Sühneleistung, außer dass man Allah Azza wa Jal um Verzeihung bittet. Insofern, was bleibt übrig? Es bleibt übrig, das Kürzen der Haare, das Bedecken des Kopfes, sich zu parfümieren und zugeschnittene Kleidung zu tragen. Denn Geschäftsverkehr haben wir darüber schon gesprochen. Heiraten gibt es keine. Und das Jagen, darüber reden wir noch, inshallah ta'ala, weisen wir kurz darauf hin. Wir haben bereits die Ayah erwähnt, 196, in der Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß gesagt hat, wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Das sind die drei Möglichkeiten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ka'b ibn Ujra gegeben hat. Er sagte, schlachte ein Schaf als Opfer. Das heißt, wenn er das gemacht hat, dann hat er seine Sühneleistung erfüllt. Faste 3 Tage. Das ist die zweite Möglichkeit. Oder speise 6 Bedürftige mit 3 Sa'a-Datteln. Das ist die dritte Möglichkeit. Das heißt, man sucht sich 6 Bedürftige, auf Arabisch Miskin. Und ihr wisst, dass wenn man einem Miskin geben darf, dann darf man auch erst recht einem Fakir geben, wie wir aus dem Zakat gelernt haben. Und wenn man 6 Bedürftige hat, und das heißt, man gibt jedem von ihnen einen halben Sa'a. Und daraus ergibt sich, dass es auch 6 Bedürftige sein müssen. Und es reicht nicht aus zu sagen, ich nehme 3 Sa'a und gebe sie zum Beispiel einem Bedürftigen. Oder ich gebe 6 Tage lang dem gleichen Bedürftigen einen halben Sa'a. Sondern es müssen tatsächlich 6 Bedürftige sein. Und die Weisheit, die dahinter steckt, das ist viel anstrengender, als wenn man es nur einem Bedürftigen geben müsste. Das sind die 3 Möglichkeiten, die man hat. Und das gilt, sobald man mindestens 3 Härchen von seinem Körper entfernt hat oder gekürzt hat. Denn es ist die Rede von dem Plural, also Plural, das heißt, es geht die Rede von Haaren, und im Arabischen der Plural, der erwähnt worden ist, gilt zweifellos ab 3 Härchen. Also manche reden auch von 2, aber wer ist zweifellos ab 3 Härchen, das ist die sicherere Ansicht, inshallah ta'ala. Insofern, wenn man nur 1 Härchen oder 2 Härchen entfernt hätte, dann müsste man dafür keine Sühneleistung machen, außer Allah um Verzeihung zu bitten. Und das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, manchmal entfernt man Haare unabsichtlich. Dafür braucht man auch keine Sühneleistung vollziehen. Denn wenn man zum Beispiel duscht oder seine Haare kämmt, da passiert das, dass das eine oder andere Haar mit rausgerissen oder was ist, gekürzt wird. Das hat keinen Einfluss auf die, was ist, auf dieses Gebot. Insofern bräuchte man dafür dann keine Sühneleistung machen. Wallahu a'lam. Die zweite Art der Sühneleistung ist in Bezug auf die Jagd. Da das seltener vorkommt und wir daraus, darüber ausführlicher in einem früheren Unterricht über die Hajj gesprochen haben, kürzen wir es an dieser Stelle ab und sagen, dass bei der Jagd, Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten, dass man auf der Jagd, dass man das Ihram ein Tier jagt, dass man jagen darf, wie zum Beispiel einen Hasen zum Beispiel oder eine Gazelle oder ähnliches. Da unterscheiden die Gelehrten wie folgt. Sie sagen, wenn es ein Tier ist, über das die Sahaba radiallahu ta'ala anhum schon entschieden haben, das heißt, sie haben gesagt, wenn man ein Tier der Art so und so schlachtet, dann muss man dafür ein Schaf schlachten zum Beispiel oder ein Kalben schlachten oder eine Kuh schlachten oder ähnliches, dann handelt man danach, denn die Tiere damals sind die gleichen Tiere wie heute und es macht keinen großen Sinn, dass man das heute neu einschätzt. Das ist der erste Fall. Das heißt also, man schaut, wie die Sahaba radiallahu anhu in Bezug auf ein bestimmtes Tier schon gehandelt haben. Sollte es aber ein Tier sein, über das es kein Urteil gibt unter den Gefährten, dann sucht man zwei redliche Personen, die das Tier begutachten, die Größe feststellen und dann schaut man von den sogenannten Behimatul An'am, von diesen Tieren, die man schlachtet, welches dieser Tiere am ehesten zu dem getöteten Tier passt und würde dementsprechend ein Tier opfern. Und das muss dann auch an die Armen und Bedürftigen der heiligen Moschee von Mekka, das heißt der heiligen Zone von Mekka, verteilt werden. Die zweite Vorgehensweise ist, also wenn man lieber fasten möchte, darf man lieber spenden möchte, man darf auch den Wert des Tieres schätzen und dann davon zum Beispiel Datteln kaufen und dann jedem Armen einen Sa' oder ein Viertel Sa' verteilen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man schaut, wie viele arme Menschen, wie vielen armen Menschen hätte man ein Sa' oder ein Viertel Sa', Entschuldigung, ein Viertel oder halben Sa' verteilen müssen und schaut dementsprechend und fastet dementsprechend viele Tage. Also als hätte man 40 Menschen einen halben Sa' geben müssen, dann darf man auch alternativ dazu 40 Tage fasten. Diese Möglichkeit hat man. Das waren jetzt Opfertiere, die man leistet aufgrund eines Verbotes, das man begangen hat. Aber wenn wir heutzutage die Hajj vollziehen von Deutschland aus, dann machen wir in der Regel den Tamattu-Hajj. Das heißt also, wir vollziehen eine Umrah, bleiben dann dort in der Gegend von Mekka und wenn die Hajj-Zeit eingetroffen ist, dann vollziehen wir die Hajj und treten in den Ihram innerhalb des Haram-Bereiches ein. Und dafür müssen wir ein Opfer leisten und das ist das Opfer, dieses Opfer nennt man Hadi. Hadi bezeichnet nicht nur diese Art von Opfer, aber diese Art von Opfer in diesem Fall nennt man auch Hadi. Das heißt also, wenn man das Wort Hadi hört, dann ist es das Opfer jetzt in diesem Zusammenhang für den Tamattu' Hajj oder auch den Qiran Hajj. Kann aber auch das Opfer sein, was man im Fall des Ihsar opfern muss, was wir vorhin erwähnt haben, wenn man von der Moschee abgehalten wird und die Umrah oder die Hajj nicht vollziehen kann. Insofern und kann auch ein ganz normales Opfer sein, dass man zu jeder Zeit des Jahres an die Armen der heiligen Zone spendet. Insofern, diese Art von Opfer nennt man Hadi. Wir sind aber jetzt hier in diesem Bereich, wir reden jetzt von der Tatsache, dass man den Tamattu Hajj vollzieht. Was ist die Weisheit, dass man diesen Hadi opfern muss? Die Weisheit ist, weil normalerweise, wenn du eine Hajj vollziehst, trittst du bereits vom Miqat aus in den Ihram ein. Aber das machst du in diesem Fall ja nicht, weil du bist ja durch eine Umrah eingetreten und du verlässt den Bereich nicht mehr, sondern wenn du in Mekka bist, am 8. Dhul-Hijjah, trittst du von dort aus in den Ihram ein, wo du gerade bist, und gehst dann nach Mina und vollziehst deine Hajj. Insofern hast du praktisch diese Sache unterlassen, gesetzlich gesehen auch unterlassen, also du hast rechtmäßig gehandelt, dass du es unterlassen hast, extra hinauszugehen zum Miqat und in den Haram einzutreten. Insofern musst du hier ein Opfer leisten, sofern du natürlich es dir leisten kannst und du auch dieses Opfer findest. Denn es kann sein, kannst es dir leisten, aber du kannst keins finden oder umgekehrt. Insofern, wenn man das kann, muss man ein Opfertier leisten. Und dieses Opfer schlachtet man, wie wir sehen werden, inshallah ta'ala, am Eid-Tag. Wenn man kein Opfertier hat, oder man kann es sich zwar leisten, aber es gibt keine Möglichkeit, eins zu kaufen, dann, es könnte ja sein, dass die Schafe ausverkauft sind, oder besser gesagt ausgeschlachtet sind. Dann könnte es ja sein, was muss man dann stattdessen machen? Stattdessen muss man dann 10 Tage fasten, wie Allah im Koran gesagt hat. 3 Tage während der Hajj und 7 Tage, nachdem man die Heimreise angetreten ist. Das ist die zweite Möglichkeit. Also man fastet 10 Tage, 3 davon während der Hajj und 7, wenn man die Heimreise angetreten ist. Bei diesem Opfertier, das man wenn man den Tamattu Hajj vollzieht, haben wir gesagt, muss man ein Hadi schlachten. Hadi ist entweder ein Schaf oder eine Ziege oder das Siebtel eines Kamels oder das Siebtel einer Kuh. Was heißt das Siebtel eines Kamels oder Siebtel einer Kuh? Das nennt man auf Arabisch Tashrik. Das bedeutet, dass 7 verschiedene Leute, die alle zum Beispiel den Tamattu Hajj machen, du reist ja meistens mit einer Gruppe, und 7 davon einigen sich darauf, ein Kamel zu schlachten. Das reicht für sie alle aus. Oder 7 einigen sich darauf, eine Kuh zu schlachten. Das reicht dann für sie alle aus. Das nennt man Tashrik. Tashrik heißt, andere zum Teilhaber machen. Ja. Gleiche Wort von Shirk. Shirk ist die Teilhaberei. Und Tashrik ist, du machst den anderen zum Teilhaber. Weil du bist der Scherik des anderen, der Teilhaber des anderen, in Bezug auf was? In Bezug auf das Opfertier, das du mit ihm teilst. Das ist in Bezug auf das Hadi erlaubt und eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Opfertier, zu guter Letzt, man darf davon selbst essen, weil das ist ja kein, dieses Hadi-Tier, man darf davon selbst essen, weil das ist keine Sühneleistung für ein Verbot, das man begangen hat. Im Gegensatz dazu, wenn man ein Verbot begangen hat, zum Beispiel, man hat seine Kopfhaare rasiert, obwohl man das eigentlich nicht darf. Und man entscheidet sich dafür, für eine von den 3 Sühneleistungen, haben wir gesagt, entweder Fasten, Opfern oder Spenden. Und man entscheidet sich für das Schlachten. Wenn man schlachtet, dann ist es ja eine Sühneleistung. Das heißt, für die Sünde oder diesen Fehler, den man begangen hat. Von diesem Opfertier darf man nichts essen. Deswegen haben wir gesagt, gibt man es den Armen der heiligen Moschee. Aber wenn man selbst ein Tier für sein Tamattu Hajj schlachtet, also dieses Hadi-Tier, von dem wir gerade geredet haben, weil du eben eine Umrah machst und dann eine Hajj machst von innerhalb des Miqat-Bereiches, dann darfst du von diesem Tier essen und du darfst auch davon verschenken und du darfst auch davon spenden und darfst auch davon aufbewahren. All dies ist dir frei gestattet und erlaubt, Alhamdulillah. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten Bescheid. Mach an dieser Stelle inshallah ta'ala Stopp und beim nächsten Mal bi'idhnillahi ta'ala, nachdem wir jetzt sehr viele einzelne Regelungen kennengelernt haben, kommen wir beim nächsten Mal inshallah ta'ala zum Ablauf der Hajj. Das heißt, wie vollzieht man die Hajj letztendlich? Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.